Ich habe hier Molly und ihre Schwester Sandra und auch Big Frank. Verhütungsmittel und auch die Pille danach. Ich habe das Morphium aus China, das vom Markt genommen wurde. Und noch Zeug für einen harten Schwanz. Zeug, das ihn wieder schlaff macht, Zeug, das ihn rauszaubert, alles aus Kenia. Das ist ein Skorbutmittel für Silberrücken-Gorillas. Das ist bei Menschen den Zwang aus, wie irre zu masturbieren. Sagte ich schon, Craig. Davon habe ich echt viel. We'll be right back. We'll be right back. kläre ganz gerne mal laut auf. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich will das gerne mal laut auf. We'll be right back.